Was bedeutet Deutschland für euch? Ist es nur ein Wort? Der Ort, an dem ihr euch zufällig aufhaltet? Ein Standort für die Wirtschaft? Oder doch mehr? Über Heimat, Kultur, Volk oder gar Abstammung zu reden, ist heute mit Tabus, Verboten und Vorurteilen belegt. Doch haben wir Deutschen nicht das gleiche Recht auf unsere eigene Lebensart und unseren eigenen Lebensraum wie andere auch? Fragt euch doch selber, eure Mitschüler, eure Lehrer einmal, warum Kritik an der Ausländerpolitik dieses Landes immer gleich als Ausländerfeindlichkeit gilt. Ist es denn ein Fehler, dass wir über unsere eigenen Geschicke auch selber bestimmen wollen? Das wäre doch Demokratie. Aber wo werden wir in diesem Land denn wirklich gefragt? Bei der Einwanderungspolitik? Bei der Einführung des Euro? Bei der Erweiterung der EU oder bei der EU-Verfassung? Beim Export deutscher Unternehmen ins Ausland? Alles Fehlanzeige. Demokratie heißt Volksherrschaft. Die müssen wir uns in Deutschland erst erkämpfen. Denkt mal darüber nach, denn ohne Volk kann es auch keine Volksherrschaft geben. Die Gruppe HG hat darüber nachgedacht. Wir hören sie mit dem Lied Brot und Spiele.